Kundgabe 5722. Empfangen durch Bertha Dudde am 12. und 13.07.1953. Entstehen der Materie. Elektronen. Die Früchte des Geistes sind zu erkennen. Sie können nicht verwechselt werden mit Früchten des Verstandes. Mit den Ergebnissen, die durch verstandesmäßiges Forschen gewonnen wurden. Was der Geist euch kündet, das füllt die Lücken des Verstandeswissens, das ohne Geistwirken Stückwerk bleibt von zweifelhafter Wahrheit. Es ist darum besser, sich bedenkenlos auf die Ergebnisse des Geisteswissens zu verlassen, als zu grübeln und zu forschen auf anderem Wege, weil die reine Wahrheit nur durch den Geist empfangen werden kann. Der Geist aber äußert sich so leise, dass das geistige Ohr lauschen muss, um seine Stimme zu hören. Und darum der Mensch sich abschließen soll von der Welt, auf dass kein störender Laut die feine Stimme des Geistes übertönt. Dann aber offenbart sich Gott selbst durch den Geist und teile tiefste Weisheit aus. Was euch ersichtlich ist als Schöpfung, ist aus der Kraft Gottes hervorgegangen. Es ist also durch seinen Willen verdichtete, geformte Kraft. Jegliches Schöpfungswerk muss einen Grundstoff aufweisen, aus dem es entstanden ist. Will der Mensch etwas erstehen lassen, Kraft seiner schöpferischen Fähigkeit. So muss ein Grundstoff vorhanden sein, oder er selbst muss sich diesen Grundstoff herstellen, wieder aus anderen vorhandenen Stoffen. Gott aber war und ist der Erzeuger des Grundstoffes, indem er selbst eine Kraft ausstrahlt und aus dieser Kraft dann alles erstehen lässt, was er will. Kraft ist etwas Geistiges und wird durch seinen Willen zu irdisch greifbarer Substanz. Gott als Kraftquell erzeugt ständig Kraft und sendet sie aus als etwas Lebendiges, weil eine Kraft nichts Totes sein kann, sondern ein ständig Leben erzeugendes und bezeugendes Element ist. Die Kraft hat also eine Wirkung. Sie belebt alles Tote. Sie stört das Tote in seiner Ruhe und treibt es an, gleichfalls tätig zu werden. Die Kraft ist das Belebungsmittel, das nun bewirket, dass sich das bisher Tote regt und langsam zum Leben erwacht. Jede Kraftäußerung Gottes ist ein Liebestrom, der dem von ihm Abgefallenen, dem Toten, zugeleitet werden soll, um es wieder zum Leben zu erwecken. Dieses Abgefallene ist darum tot zu nennen, weil es von der Kraft Gottes nicht mehr berührt wird, weil es selbst, das heißt im freien Willen, aus dem Liebestromkreis Gottes heraustrat und als Folge leblos wurde, also in sich verhärtete und jegliche Bewegungsfähigkeit verlor, die das Leben bedeutet. Dieses verhärtete, von Gott abgefallene Geistige, also kann erst wieder zum Leben erwachen und selbst tätig werden, wenn es von einer Kraft angestrahlt wird. Die von Gott in die Unendlichkeit ausstrahlende Liebekraft nun kann mit einem unendlichen Feuermeer verglichen werden, dessen Fünkchen in rasender Geschwindigkeit umherkreisen und das erstarrte Wesenhafte einzuschließen suchen, um ihm wieder Leben zu geben. Dieses aber ist voller Widerstand gegen die Liebestrahlung aus Gott. Und wo nun die Kraft auf Widerstand stößt, dort verliert sie ihre Wirkung. Das heißt, sie selbst umschließt wohl das widerspenstige Wesenhafte, macht es aber nicht wider dessen Willen lebendig, sondern hält es gefangen, doch in der Absicht, es doch mit der Zeit zum Aufgeben des Widerstandes zu bewegen. Also Liebekraft verdichtet sich durch Gottes Willen zur Form, die nun das ihm widerstehende Geistige in sich birgt. Und so entstand die Schöpfung, die als Materie den Menschen sichtbar ist. So ist das Entstehen jeglicher Materie zu erklären, die als Fessel dem Wesenhaften zugedacht ist, mit dem Ziel, den Widerstand des Wesens einmal zu brechen, dass es die Liebestrahlung Gottes annimmt und dadurch wieder zum Leben erwacht. Das Verdichten der Kraft aus Gott zur Form ist aber nur dann möglich, wenn sie auf Widerstand stößt. Also es war das Entstehen der Materie Folge des Widerstandes des Geistigen gegen Gottes Liebekraft. Ansonsten diese Kraft immer nur als ungeheure Lichtstrahlung im geistigen Reich zum Ausdruck kommt, wo ihr kein Widerstand entgegengesetzt wird. Es wird durch den Widerstand die Liebekraft in ihrer Wirkung gehindert. Und sie lässt sich hindern und tritt für eine gewisse Zeit in einen Ruhezustand ein, weil sie Liebe ist und das Verhärtete erlösen will. Unentwegt tätige Kraft wird still und formt sich zu etwas Sichtbarem, Sie schließt das verhärtete Geistige in sich ein und schützt es aber gleichzeitig gegen den Einfluss dessen, der bar jeder Liebe ist und das Aufgeben des Widerstandes des Wesenhaften verhindern möchte. Und dies ist die erste Wirksamkeit der Liebekraft, dass sich das Wesenhafte isoliert und der Einwirkung der negativen Kraft entzieht. Die positive Kraft verhält sich nun zwar still, doch der Widerstand des in ihr Gebundenen lässt doch unmerklich nach, um nach endlos langer Zeit die lebensspendende Kraft doch anzunehmen und nun ein schwaches Leben auch in der todscheinenden Materie erkenntlich wird, worauf dann die Liebekraft Gottes mehr und mehr zur Wirkung kommt und dies durch mehr und mehr erwachendes Leben sich beweist, was gleichbedeutend ist mit einer beginnenden Erlösung des Gebundenen, des Wesens, das sich durch den Gang durch die Schöpfung entwickeln soll zur Höhe. Die Aufwärtsentwicklung in den Schöpfungen geht in der Weise vor sich, dass, so wie in dem verhärteten Geistigen, der Wille zur Betätigung erwacht, die es gefangen haltende Kraft sich lockert, also nachlässt in ihrem Druck, was beginnende Auflösung der Materie bedeutet, ein langsames Freigeben des Geistigen aus der es umschließenden Form. Es ist gewissermaßen der Widerstand gebrochen. Das Geistige nimmt die Kraftstrahlung Gottes an, wenn auch nur in ganz beschränktem Maße. Und das verhärtete Geistige erwacht langsam zum Leben. Es rührt sich, bis es zuletzt die Außenhülle sprengt. Oder vielmehr, bis die umhüllende Liebekraft es freigibt, um es wieder in eine neue Form zu binden. Weil das Geistige so lange gebunden bleiben muss, bis es einen bestimmten Reifegrad erreicht hat, wo es nun wieder frei über sich verfügen kann. Materie also ist gebundenes, verhärtetes Geistiges. Die Bindung aber geschieht durch Gottes Liebekraft. Zieht sich diese Kraft zurück, dann zerfällt die Materie. Sie löst sich auf und das in ihr gebundene Geistige wird frei, um nun eine neue materielle Hülle zu beziehen. Das verhärtete Geistige wäre niemals dem menschlichen Auge sichtbar, denn es sind geistige Substanzen, die kraftlos und darum untätig geworden sind. Die Liebe Gottes aber sammelt solche kraftlosen Substanzen und formt sie zur Materie, zu etwas Sichtbarem. Er schuf eine Welt des gefallenen Geistigen, eine Welt des Gebannten. Er schuf eine Welt, die nach außen hin erkennen lässt, in welchem Reifegrad das gefesselte Geistige steht, in der es sich langsam zur Höhe entwickeln kann mit Hilfe göttlicher Liebekraft, die es nach eigenem Willen annehmen oder auch ablehnen kann, was aber auch stets die Härte der Materie bestimmt, die es umschließt. Was gebunden wird, ist unreifes, noch im Widerstand verharrendes Geistiges. Was dieses Geistige bindet, ist Liebekraft Gottes. Und so kann wohl mit Recht gesagt werden, dass die materielle Welt das Reich ist des Gegners von Gott, weil sie diesem, ihm noch hörigen geistigen Aufenthalt bietet. Und doch ist es Gottes Schöpfung, die nur durch die unaufhaltsame, von Gott ausströmende Liebekraft geformt wurde, um dem Toten wieder Leben zu geben. Das aber erst begehrt werden muss, bevor das Geistige eine Lockerung oder endlich Befreiung aus seiner Fessel erfährt. Es sind also unzählige im Weltall schwirrende Lichtfunken, die in ihrer ungeheuren Kraft das zusammengeballte, kraftlose, untätige Geistige auseinandertreibt, um dann wieder unzählige einzelne Substanzen einzufangen und zu umschließen. Und diese Lichtfunken also sind euch Menschen als Elektronen bekannt, als Urstoff der Materie, um deren Ursprung und geistige Aufgabe ihr aber nicht wisset, so ihr euch nicht auf geistigem Wege Aufklärung verschaffet. Alles Sichtbare in Gottes Schöpfung beweiset euch aber das Unsichtbare. Es beweiset euch eine Kraft, die unaufhaltsam wirket und deren Wirken ihr auch anerkennen müsset. Ansonsten ihr euch in irrigem Denken bewegt und niemals zum Licht gelanget. Amen.